fängt an, sich wieder zu spüren, sobald es blutet. Sobald es blutet. Niemand, der es nicht hat, kann es nachvollziehen.